diesem viel gefeierten Vorgänger gar so sehr unterschied. Wäre es nämlich nach den Wünschen des Publikums gegangen, so hätte ich mein Leben lang lauter Buddenbrooks geschrieben. Da es doch ganz im Gegenteil in meiner Natur lag, immer und jedes Mal etwas anderes zu machen, mich an immer neuen Stilproblemen zu versuchen. Es war eine antimonotone, nach neuen Dingen begierige, ganz aufs Experimentieren gestellte Natur. Und Königliche Hoheit ist eines der Experimente meines Lebens. Ein stark autobiografisch gefärbtes, stark von persönlichen Lebensumständen bestimmtes Experiment. Ich nannte es ja das Buch eines jungen Ehemannes. Es hatte zum Gegenstand den Pakt der Einsamkeit mit dem Glück und wehrte sich optimistisch gegen das Non datur, das gibt's nicht, das die Möglichkeit dieses Paktes verneinen will und ihm auch wohl in der eigenen Brust widersprach. Dieser Optimismus war es gewiss, der das höchst ernsthafte deutsche Publikum das Buch als zu leicht befinden ließ im Vergleich mit dem, was ihm an pessimistischer Epik vorangegangen war. Königliche Hoheit war kein Epos, es war ein Roman, ostentativ hergebrachter Art. Und mit bewusster, ja parodistischer Banalität schien es nichts zu erzählen, als die Geschichte wie Hans seine Grete oder besser wie der Prinz seine Prinzessin bekommt. Denn nicht nur ein gewöhnlicher Roman mit Happy End war das, sondern auch ein Hofroman zum andächtigen Amüsement des Spießers. Mit einem Wort, Familienblattware und unwürdig eines Autors, der in früher Jugend mit einem Werk von seriösem Lebensgehalt zu imponieren gewusst hatte. Wie kam es aber, dass damals in der Sphäre höherer Kritik auch ganz andere Stimmen und Meinungen über das Buch laut wurden? Da war ein Wiener Essayist von beträchtlicher Neugier und Spürnäsigkeit, Hermann Bahr, wenn man sich des Namens erinnert. Man sollte es wahrlich tun. Der schrieb, werden die Deutschen unserer Zeit erkennen, dass dieser Roman ein Zeichen ist? Wie merkwürdig. Was für ein Zeichen? Ein Zeichen wofür? Enthielt dieser leichtsinnige Unterhaltungsroman am Ende das, was die Angelsachsen eine Message nennen, eine Botschaft, eine Lehre? Und welche denn? Kommen wir, um uns zu helfen, auf das Etikett zurück, das ich vorhin dem Buche anheftete, die Bezeichnung Hofroman. Trifft sie so recht eigentlich zu? Gewiss, die Fassade des Hofromans, des Fürstenspiegels, selbst die einer Serenissimus-Satire ist da. Damit aber die Geschichte nur dergleichen sei, und sonst nichts, müsste der Titel sich als Titulatur geben und seine königliche Hoheit lauten. Er lautet aber, unpersönlich, Königliche Hoheit. Und das ist etwas anderes. Sein Sinn erfährt durch diese Verkürzung eine eigentümlich symbolische Ausweitung. Er wird dadurch zur Formel für jede Außerordentlichkeit, jede Art melancholischen Sonderfalls, jeder Distanziertheit von Leben und Wirklichkeit durch Form, Schein, Repräsentation, zeremoniell, mit einem Wort zur Formel der Einsamkeit, die denn also in dem Roman ihre Erlösung, ihren Weg zum Leben und zur Menschlichkeit findet durch die Liebe. Sollte das die Message, die Botschaft sein, die er bringt, die Lehre, die er birgt? Ja, so verhält es sich wohl. Die anspielungsreiche Analyse des fürstlichen Daseins als eines formalen, unsachlichen, übersachlichen, mit einem Worte artistischen Daseins und die Erlösung der Hoheit durch die Liebe ist unter der Oberfläche oder hinter dem Vordergrund des Hofromans des Buches Inhalt. Und die Geschichte des einsamen kleinen Prinzen, der auf so scherzhafte Art zum Ehemann, Volkswirt und Volksbeglücker gemacht wird, ist nicht sowohl ein realistisches Sittenbild aus dem Hofleben zu Anfang des 20. Jahrhunderts, sondern ein allegorisches Märchen. In ihren Figuren und humorigen Schicksalen malt sich die Krise des Individualismus, von der schon meine Generation ergriffen war, die geistige Wendung zum Demokratischen, zur Gemeinsamkeit, zum Anschluss, zum Dienst am Menschen, am Leben, die zum Gebot der Stunde wurde, die Wendung sogar zum Politischen, die dem geistigen Menschen deutscher Erziehung erst Jahre später mit dem Donnerschlage von 1914 voll ins Bewusstsein trat. Sie, meinte der österreichische Kritiker, wenn er das Buch ein Zeichen nannte. So stellten auch königliche Hoheit, es ist nicht zu leugnen, ungeachtet seiner demokratischen Lehrhaftigkeit, eine wahre Orgie des Individualismus dar, dessen Noblesse in vielfältigen Erscheinungen unermüdlich abgewandelt wird. Und die Sympathie des Buches für die aristokratischen Monstren, die es vorführt, den bis zur Verrücktheit überzüchteten Collie-Hund, den romantischen Schwadronneur Dr. Überbein und so fort und so fort. Namentlich aber für die haltungsvolle Einsamkeit seines Helden, des kleinen Prinzen, ist unverhohlen. Schließlich seine Erlöserin und Märchenbraut von Übersee, Immas Pöhlmann. Ist sie nicht selbst ein Sonderfall? In ihrer Art ebenfalls eine kleine fürstliche Außerordentlichkeit? So dass man denn vor der wunderlichen Erscheinung stünde, dass zwei Einsamkeiten sich zusammentun, das Leben zu gewinnen? Unstreitig waltet da eine gewisse Gebrochenheit der Gesinnung. Das demokratische Nein, das zum Formalismus, zur Haltung, zur Hoheit gesprochen wird, wird mit Neigung, mit lächelndem Verweilen bei dem zu Überwindenden gesprochen. Aber gesprochen wird es. Das Zeichen ist da. Und das beweist zumindest, dass einer als Dichter viel früher denn als Schriftsteller Bescheid wissen kann, was die Glocke geschlagen hat. Von dem, was ich da sagte, wird den Film- und Rundfunkversionen des Romans wohl nicht viel anzumerken sein. Sie werden sich an das Pittoreske und Fabulöse des Buches halten und auch daran noch in Freiheit modeln, wie es sie praktisch und dem Vergnügen nützlich dünkt. So ist es recht. Ich bin den modernen Verbreitungsmächten dankbar, dass sie sich mit Lust und Liebe eines Werkes annehmen, das einst mit Lust und Liebe getan wurde. Auch haben sie Geist genug, es als das Märchen darzubieten, das es ist. Und durch das Märchen wird von der Moralität, die es umfabelt, für Aug und Ohr immer ein wenig durchscheinen. Und so denn, das Spiel kann beginnen.